Erster: Gott sprach wieder zu mir und gab mir eine wichtige Botschaft für das Volk. Zweiter: Du Mensch, sprich gegen die Hirten von Israel und sag ihnen, dass Gott sie warnt, weil sie nur für sich selbst sorgen, anstatt die Herde zu führen. Dritter: Ihr nehmt die Milch und die Wolle und schlachtet die fetten Tiere, obwohl ihr euch eigentlich um die Schafe kümmern solltet. Vierter: Ihr habt die Schwachen nicht gestärkt und die Kranken nicht geheilt, sondern ihr habt die Menschen mit Gewalt und Härte unterdrückt. Fünfter: Weil es keinen echten Hirten gab, haben sich die Menschen überall verteilt und wurden zur Beute für wilde Tiere. Sechster: Meine Schafe irrten auf allen Bergen umher, während niemand nach ihnen suchte oder sich wirklich um sie sorgte. Siebter: Deshalb sollt ihr Hirten jetzt genau zuhören, was der Herr euch zu sagen hat. Achter: Gott schwört, dass er die Hirten bestrafen wird, da sie seine Herde im Stich gelassen und nur an ihren eigenen Vorteil gedacht haben. Neunter: Hört also gut zu, ihr Hirten, denn das ist die klare Botschaft des Herrn. Zehnter: Gott erklärt, dass er gegen die Hirten vorgehen wird, damit sie die Menschen nicht länger ausnutzen oder vernachlässigen können. Elfter: Der Herr sagt, dass er nun selbst kommen wird, um seine Schafe zu suchen und sich persönlich um sie zu kümmern. Zwölfter: So wie ein guter Hirte seine verirrten Schafe sucht, so wird Gott sein Volk aus der Dunkelheit und aus der Gefahr retten. 13. Er wird sie aus den fremden Ländern zurückholen, damit sie auf den Bergen Israels und an den Wasserstellen wieder in Frieden leben können. 14. Gott wird sie auf gute Weiden führen, so dass sie sich auf den hohen Bergen Israels sicher ausruhen können. 15. Ich selbst werde mein Volk führen und ihnen einen Ort der Ruhe geben, verspricht der Herr. 16. Ich werde die Verlorenen suchen und die Verletzten heilen, aber ich werde auch die Mächtigen richten, die andere ungerecht behandeln. 17. Gott sagt zu seinem Volk, dass er nun zwischen den verschiedenen Tieren der Herde unterscheiden und gerecht urteilen wird. 18. Reicht es euch nicht, das beste Gras zu fressen, dass ihr auch noch den Rest zertrampelt und das saubere Wasser für die anderen schmutzig macht? 19. Meine Schafe müssen nun das fressen, was ihr zertreten habt, und das Wasser trinken, das ihr mit euren Füßen aufgewühlt habt. 20. Deshalb wird Gott selbst entscheiden, wer im Recht ist, indem er zwischen den starken und den schwachen Tieren unterscheidet. 21. Weil ihr die Schwachen mit Gewalt weggedrängt habt, bis sie aus dem Land vertrieben wurden, werde ich jetzt eingreifen. 22. Ich werde meinen Schafen helfen, damit sie nicht mehr ausgeraubt werden, und ich werde für Gerechtigkeit unter ihnen sorgen. 23. Ich werde einen einzigen Hirten einsetzen, nämlich meinen Diener David, der sich wirklich um das Volk kümmern wird. 24. Ich, der Herr, werde ihr Gott sein, während mein Diener David als Fürst mitten unter ihnen regiert. 25. Ich werde einen Friedensbund mit ihnen schließen und die gefährlichen Tiere vertreiben, damit die Menschen sogar im Wald sicher schlafen können. 26. Ich werde sie segnen und zur richtigen Zeit Regen schicken, damit das ganze Land fruchtbar und voller Segen ist. 27. Die Bäume werden Früchte tragen und der Boden wird Erträge bringen, wenn ich die Unterdrückung beende und mein Volk befreie. 28. Sie werden keine Angst mehr vor anderen Völkern oder wilden Tieren haben müssen, sondern sie werden in Sicherheit und ohne Schrecken leben. 29. Ich werde dafür sorgen, dass sie genug Nahrung haben, damit niemand mehr Hunger leiden muss oder von anderen Nationen verspottet wird. 30. Dann werden sie erkennen, dass ich, ihr Gott, bei ihnen bin und dass das Volk Israel wirklich mein eigenes Volk ist. 31. Ihr seid meine Herde, die Menschen, um die ich mich kümmere, und ich bin euer Gott, sagt der Herr.